U-Bahn. Eine U-Bahn bauen wir von St. Pauli bis nach Auschwitz. Eine U-Bahn bauen wir. Haben Sie das erste Mal jetzt hier gehört? Nee, das ist schon ein Klassiker seit ein paar Jahren. Ich persönlich und auch mit der Band, die Fantastischen Vier, engagieren wir uns schon seit es uns gibt im Prinzip. Immer gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung und für Aktionen gegen solche Sachen. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Presse und nicht auf Israel, es interessiert mich nicht. Halt einfach die Fresse! Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Asylanten, so wie sie keinen Fick auf mein Land geben. So ist das Leben. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Presse. Pass auf. Ja. Ich werd voll gelabert rund um die Uhr mit NSU, Märchen, Dritte Reich, Dokus und das Schwulsein ganz gut wäre null Ehre. Selbsthass und paar Gaskammer-Stories, das ist alles, was deutsche Kinder noch in der Schule lernen. Fette Richter wollen mich in den Knast sperren, passt sehr. Wieder mal ein Deutscher, der die Wahrheit sagt und abfährt. Wieder mal ein Deutscher, der es gut findet, was Hitler redet, aber keine Meinungsfreiheit kriegt, sondern Gitterstäbe. Ich bin ein Rassist, Kumpel, durch und ich mach keinen Hehl draus, es ist, wie es ist, Kumpel. Fuchtel nicht mit deinen Händen vor meinem Gesicht herum, zeig nicht mit dem Finger auf mich, sonst wird es fix dunkel. Mich kannst du ruhig Nazi nennen, mach mal während Mehmet deine Rente mit Sozialzuschüssen durchbringt und dann sag's mir, wenn dich was an der Einstellung stört, sag's mir ins Gesicht und wir regeln das mal eben mittelalterlich. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Presse und nicht auf Israel, es interessiert mich nicht. Halt einfach die Fresse! Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Asylanten, so wie sie keinen Fick auf mein Land geben. So ist das Leben. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Presse. Statt Hallo zu sagen, sag ich Hi. Ich kack auf, was du denkst, Spacko, ich mach aus dir Brei. Ich bin nicht dein Homeboy, Nigga, ich bin weiß und drauf stolz. Echte Deutsche sind aus ganz anderem Holz. Als du vor Gericht heulst du rum, du hast nix zum Ficken bekommen. Also hast du dir einfach was zum Ficken genommen. Das ist nicht der Urwald, du Affe. Gerate an den Richtigen, er zeigt dir, was Blut ist, Mulatte. Zu mir kannst du ruhig Nazi sagen, denn ich steh dazu. Und das ist kein Fehler, ich bin's eh gewohnt, seh das so. Und wenn du Drama Queen deine Gang rufst, siehst du mit deinen gestylten Haaren fast aus wie Sailor Moon. Sie kommen wie der Blitz in Horn, spucken dieses Land an. Deutsch hassende Wichser wie diese haben hier nichts verloren. Streifen durch die Stadt und können einfach so Kids ermorden, ohne Konsequenz. So bin ich zum Rassist geworden. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Presse und nicht auf Israel, es interessiert mich nicht. Halt einfach die Fresse! Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Asylanten, so wie sie keinen Fick auf mein Land geben. So ist das Leben. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keinen Fick auf die Presse. Presse. Also der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das ermöglicht, dass die überhaupt hier spielen.